Mit dem Eintritt in die Theologie war das Priestertum in greifbare Nähe gerückt und mit dem theologischen Studium wurde das Versenken in die Dogmen der Kirche für mich Berufspflicht. Und da klafften, wie mit einem Schlage, die Abgründe unter meinen Füßen wieder auf, in deren unheimliches Dunkel mein Auge schon früher flüchtig geblickt hatte, von deren intensiver Betrachtung sie aber durch einen asketisch gut geschulten Willen bisher abgehalten worden waren. Das Wesen des römisch-katholischen Priestertums, sein mystisch-religiöser Höhepunkt, besteht in der Macht, Brot und Wein in den Leib und in das Blut Jesu Christi zu verwandeln. Durch diese Macht ist der Priester Urheber der wahren und wirklichen und wesenhaften Gegenwart Christi im Altarsakrament. Der Glaube an die dauernde Gegenwart Christi in der konsekrierten, in den Tabernakeln der katholischen Kirchen aufbewahrten Hostie gehört zu den am mächtigsten sprudelnden Quellen katholischer Frömmigkeit. Aus ihr trinken Millionen täglich Lebensmut und Kraft bei geistigen und körperlichen Leiden. Und in der Tat, wer glaubt, dass er mit dem allgültigen und allmächtigen Gott verkehren und sprechen kann, wie mit einem körperlich gegenwärtigen Freunde, für den verlieren die Leiden des Lebens viel von ihrer Schwere. Doch von diesem Glauben, der wie Verklärungsschimmer über dem Leben des katholischen Christen lagert und sich keine genaue Rechenschaft über das Wie der Gegenwart Christi in der Hostie gibt, sondern die Gegenwart schlicht ohne Grübeleien hinnimmt, ist hier nicht die Rede. Mich haben die Schrecken des Dogmas erfasst, das den Glauben an die Gegenwart Christi theologisch-wissenschaftlich begründen soll. Die dogmatische Lehre der Kirche, die aber in ihren Einzelheiten der Masse der Gläubigen unbekannt bleibt, lautet: Erstens, nach den Worten des Priesters, die er im Auftrage und gleichsam in der Person Christi über Brot und Wein, für gewöhnlich nur während der Messe, spricht: Das ist mein Leib und das ist der Kelch meines Blutes, sind Wesen und Substanz von Brot und Wein verschwunden und an ihre Stelle Wesen und Substanz des Fleisches und Blutes Christi getreten, die Transsubstantiation. Die Akzidenzien des Brotes und Weines, also die Gestalt, Farbe, Geruch, Geschmack, Gewicht, bleiben aber, sodass für die menschlichen Sinne sich nichts geändert hat. Die Sinne nehmen nach wie vor nur Brot und Wein wahr, obwohl vom Brot und Wein in Wirklichkeit nichts mehr vorhanden ist. Zweitens, der ganze Leib Christi, Haut, Haare, Nägel, Knochen, alle Gliedmaßen, auch die Geschlechtsteile, ist in der konsekrierten Hostie gegenwärtig und begleitenderweise auch das ganze Blut und die ganze Blutmenge Christi ist im konsekrierten Weine und begleitenderweise auch der ganze Leib Christi gegenwärtig. Drittens, der ganze Leib und das ganze Blut Christi sind nicht nur in der ganzen Hostie und in der ganzen Weinmenge, sondern auch in jedem einzelnen Teile des Brotes und des Weines, sodass, wenn konsekriertes Brot und konsekrierter Wein in Tausende von Teilchen und Tröpfchen geteilt werden, in jedem Teilchen und in jedem Tröpfchen der ganze Leib und das ganze Blut Christi vorhanden ist. Und zwar ohne neue Konsekrationsworte, alleine durch den physischen Vorgang der Teilung. Viertens, ein Zerbeißen des Leibes Christi im Munde des Empfängers ist deshalb auch unmöglich, da ja durch jede Teilung, ob sie durch die Zähne oder auf andere Weise geschieht, gleichsam ein neuer Leib Christi entsteht. Fünftens, obwohl eine natürliche Zersetzung des konsekrierten Brotes und des konsekrierten Weines unmöglich ist, da die Substanzen von Brot und Wein nicht mehr vorhanden sind, so unterliegen konsekrierte Hostie und konsekrierter Wein doch den natürlichen Zersetzungsursachen, wie andere Speisen auch, sodass zum Beispiel im Magen des Empfängers die Zersetzung der geschluckten Hostie und des geschluckten Weines ganz auf die gleiche Weise vor sich geht wie bei jeder anderen Speise. Mit dem Eintritte der Zersetzung verschwindet die Substanz des Fleisches und Blutes Christi und die Substanzen von Brot und Wein treten wieder an ihre Stelle. Sechstens, konsekriertes Brot und konsekrierter Wein üben, obwohl Brot- und Weinsubstanz nicht mehr vorhanden sind, die Wirkungen von gewöhnlichem Brot und Wein aus, sodass man sich mit konsekriertem Brote, das heißt mit dem Fleische Christi, sättigen und mit konsekriertem Weine, das heißt mit dem Blute Christi, betrinken kann, ebenso wie mit anderem Brot und Wein. Siebentens, der Priester besitzt die Konsekrationsgewalt ständig und unverlierbar. Keine Sünde, nicht einmal Abfall von der Kirche kann sie ihm nehmen, so dass auch mir diese Wundermacht noch eignet. Auch ist der Priester für Ausübung seiner unerhörten Gewalt nicht an Ort oder Zeit gebunden, auch außerhalb der Messe steht sie ihm, wenn er will, zur Verfügung. Jeder Priester kann also den gesamten Brotvorrat jedes Bäckerladens, den gesamten Weinvorrat jedes Weinlagers in Fleisch und Blut Christi verwandeln, vorausgesetzt, dass Bäckerladen und Weinlager Naturbrot und Naturwein enthalten und dass die Konsekrationsworte in oder vor dem Laden und Lager, also nicht in weiter Entfernung davon gesprochen werden. Diese priesterliche Wundermacht wird auch durch Tatsachen veranschaulicht. Nur zwei Geschichten, die während meines Theologiestudiums im Umlauf waren. Während der Französischen Revolution fiel ein Priester ab, wurde aber trotzdem geköpft. Aus Wut und in gotteslästerlicher Absicht verwandelte er das Brot aller Bäckerläden, an denen er in den Pariser Straßen auf dem Wege zum Schafott vorüberkam, in den Leib Christi. Ein dem Wein ergebener Priester, der selbst am frühen Morgen eines Trunkes nicht entbehren konnte, verwandelte ein ganzes Fass seines Weinkellers in das Blut Christi, um aus ihm auch schon vor der Messe trinken zu können, ohne das strenge Gebot zu verletzen, nichts vor der Messe zu sich zu nehmen. Denn der konsekrierte Wein gehört, eben weil er nicht mehr Wein, sondern Blut Christi ist, nicht zu den Dingen, die vor der Messe oder Kommunion nicht genossen werden dürfen. Das ist der wesentliche Inhalt des Dogmas von der wirklichen Gegenwart Christi im Altarsakrament. Für mich hat von dieser Lehre, seit ich mit ihr bekannt wurde, das Wort gegolten: Hart ist die Rede, wer kann sie hören? Ich brauche die aufgeführten 7 Punkte nicht zu entwickeln, um glaubhaft zu machen, dass und warum mich Schrecken, ja Entsetzen ergriff ob ihres Inhaltes und dass schließlich der Unglaube Schrecken und Entsetzen verdrängte. Das soll der Inhalt gewesen sein jener lieblichen Erinnerungsfeier, die Christus beim letzten Male, das er mit seinen Jüngern einnahm, einsetzte. Solchen brutalen Sinn soll das damalige Brotbrechen und die Darreichung des Weinkelches gehabt haben? Je näher der Tag heranrückte, an dem ich mit dieser Priestergewalt ausgerüstet werden sollte, umso heftiger wurde mein Widerstreben, umso furchtbarer die Seelenangst.